beschissen. Master Beavis, say something like, "Good evening, sir. My name is Beavis. Welcome to our restaurant. May I take your order, please?" Alpha-Linie, weiße Pfeile aus Albino-Schuppen auf dem Rücken meiner Krokodile. Auf dem Haupt meiner Diener, Diamanten bestückte Helme aus Albino-Leder. Goldene Federn auf dem Haupt meiner Gegner, damit ich Bock hab zu jagen. Ranger, Stranger, du gehst 1-2 geradeaus, 3 wieder 4 auf allen Vieren wieder zurück. Praktisch, nur kurz theoretisch, sag ich deine Alten, er muss wieder rein. Stück für Stück fehlt dir ein Arm, ein Bein, ein Kopf, ein Rücken. Nein, nein, keine Angst, ich bin nicht Dr. Lecter, aber ich kann nichts dafür, dass sie köstlich schmeckt. Der gute Zweck daran, ich erlöse sie, ich bin göttlich, Mann. Komm ran auf den Jay und ne Kippe und schau zu, wie ich deine Alte bewusstlos ficke. Paranoia machen sich in deinem Kopf breit, Halbzeit, Endsbreit. Jetzt mein Stage Time, Groupie, Fuck Time. Auf Blunt, Bier, Coke und K-Tai. Back to the game, aber ich steig im Ziel ein. Nico, Nico, BL. 300 Jahre Sturm und die Wetter sind im Aschenbecher. Wie auf Jupiter und Lucifer ist an der Bank am Taschenrechner. Ich war nie Klassenbester, denn ich kapierte als Erster. Die erste Klasse hat Geld gemacht, Knarren und die Masse hat Ängste, wird überwacht. Und für Propagandazwecke, Wattestäbchen, Medikamente, Propaganda ganz stylisch ab. Andere Interessen als Antennen zu messen. Meine Freunde testen Rockwurst, Gorilla oder retten Leben in Dresden. Keiner kann ihnen was erzählen, außer das Böse, was sie sehen. Weil jeder den Dämonen begegnet, den Weg einschlägt, mit ihnen zu leben. Dort, wo sich Größe verliert, dort wird die Schönheit in dem höchsten zwischen Dönerpapier im Schlägeschwirr friert. Sie hört Gruppentherapie, ich lebenslänglich falscher Hase, Schminke und Mascara verschmiert. Zu dreckiger Farbe, dort wie immer es regnet und regnet so stark, dass es regnet schwarz und es rührt, tätowiert, es wird polarisiert. Die erste Geige, die letzte Instanz, ich spiele in Ringel-Ringel-Reihe. Ich spiele MW3 gegen Schimpansen und die Handlanger tanzen in der Honig sind groß zu Schranze. Lesen meine Gebärden in Länge zwischen Inch, Food, Yard und Mile. Extraterrestrische Wesen sprechen vom Moonwalker-Style und nehmen fälschlicherweise meine Lines als ersten Beweis für intelligent und weißes Leben außerhalb von Raum und Zeit. So für Sex ist eine Einheit, Dealer wie Zoll, Fuß oder Elle, Volumen oder Liter. Für Stadion, Masse, Länge und Tafelwerke. Und diese Bänder, sie kommen halblang am Halsband. Wir docken an kurzen Leinen, bis die Beine von Javanzen Jonkens sich rollen, streiten über Jogginghose, Streifen, kollidieren die beiden Anfragen der Mathematik, Physik, Astronomie und Chemie. Du hörst uns beide zu einem Fördersist und kiffst, bis dein Gehirn in die Höhe von Aufklärungsdrohnen spritzt. Tja, wer baut der Haut und Koeffizienz ist, ist außer körperlich Musik und das neue Laserlicht. Ich geh wieder zur Schule und lerne wieder mal gar nichts. Und du regeln zu Stumps oder Carbits. In meiner Klasse ist nur Bunny Hubs. In meiner Lunchbox liegt ein bloßes Toast und Käse durchlöchert von den Gunshots. Und eine Stunde geht max 10 Minuten. Je nach den Punkten wird unterbrochen von der Suche nach Host. Schnittstellen zu lahm, ich drücke zu schnell. Bin im Klassenwagen, LK, ich bin nicht online. Ich bin offline und hole mir als Regen Danny Laser Ananas. Doktor, Suppe im Salat, Per, Newton, Schul und Pascal. Ins Grab direkt mit Spaß am Strom. Wie Wattenfall, heller Lichte nach der Erdnussbutter in den Kühlschranksteller, aller Fall dort Shelter, Tacken, Cover, Propeller. Mr. Roboter, Tex Avery Shows. Du bist so gut wie tot, wie Erwachsene in Gating. Kim, Kim, Kim, Kim, Kinder des Zorns. So ein Scheißfilm. Alpha-Linie, weiße Pfeile aus Albino-Schuppen auf dem Rücken meiner Krokodile. Auf dem Haupt meiner Diener, Diamanten bestückte Helme aus Albino-Leder. Goldene Federn auf dem Haupt meiner Gegner, damit ich Bock hab zu jagen. Ranger, Stranger, du gehst 1-2 geradeaus, 3 wieder 4 auf allen Vieren wieder zurück. Praktisch, nur kurz theoretisch, sag ich deine Alten, er muss weiter rein. Stück für Stück fehlt ihr ein Arm, ein Bein, ein Kopf, ein Rücken, nein. Nein, keine Angst, ich bin nicht Dr. Lecter, aber ich kann nichts dafür, dass sie so köstlich schmeckt. Der gute Zweck daran, ich erlöse sie, ich bin göttlich, Mann. Komm ran, auf den Jay unten die Kippe und schau zu, wie ich deine halt bewusstlos ficke. Paranoia machen sich in deinem Kopf breit. Halbzeit, Endsbreit, jetzt mit Stage Time. Groupie Fuck Time, auf Blunt, Bier, Coke und K-Tai. Back to the game, aber ich steig im Ziel ein. Nico, BLS. Hey Doc, es geht wie es geht. Ihr Geist regiert die Welt. Butterfly Messer, made by Mike the Kempter Industry and Markus Kessler. Von Scheitel zur Sohle, von Ghost Shit zu Doping. Und der Spuk ist vorbei und der Spruch ist von ihm. Und der Text legt sich flach auf den Boden. Viel Glück, Stereo-Hoden von Bambus und Strohholmen. Er wird härter als Carbon-Boner, wird zum Bambus-Symbol. Sie wird feuchter als Stereo-Boden, feuchter als der Meeresboden. Und läufiger als Sterperhoden. Sie ist heiß als Herdkohlen, die im Erdboden verkohlen, im Augenausdruck versohlen. Meinen Kontoauszug merklich reduziert wie Tiere auf der Abschussquote. Ich kämpf nicht mehr gegen Kindmühlen wie Don Quixote. Und die Wett, meine Sekretärin telefoniert, reserviert und kopiert und schreibt hochmotiviert und dass ihre Klit rotiert. Oh, One Piece, sie kooperiert. Albine Schuppen auf dem Rücken, deine Krokodile auf dem Haupt meiner Diener, Diamanten bestückt, der Helme aus Albino Leder. Goldene Federn auf dem Haupt meiner Gegner, damit ich Bock hab zu jagen. Ranger, Stranger, du gehst 1, 2 geradeaus, 3 wieder 4, auf allen Vieren wieder zurück. Praktisch, nur kurz theoretisch sag ich deine Alten, ich muss weiter rein. Stück für Stück fehlt ihr ein Arm, ein Bein, ein Kopf, ein Rücken, nein. Nein, keine Angst, ich bin nicht Dr. Lecter, aber ich kann nichts dafür, dass sie köstlich schmeckt. Und der gute Zweck daran, ich erlöse sie, ich bin göttlich, Mann. Komm an auf den Jay und ne Kippe und schau zu, wie ich deine Alte bewusstlos ficke. Paranoia machen sich in deinem Kopf breit. Halbzeit, Endsbreit, jetzt mal Stage Time. Creepy Fuck Time, auf Blunt, Bier, Coke und Kate High. Back to the game, aber ich steig im Ziel ein. Nico, der Drastik. Sie kooperiert mit dem Blow und dem Preacher und das wär's von ihr. Sie kann ein Menuett singen, über ne Bett aus Gillette klingen. Lässt sich lässig ins Bett bringen, als würde ich fett sein und in Rap schwimmen. Und die Map leckt beim Wegschwimmen, eine Breeze soll mir Cap springen. And Daddy, I must get a copy. And Daddy, I must get a copy. And Daddy, I must get a copy, hey. Ich höre währenddessen das Lars LMG neben Nasen aus Spaß, selbst zum Papst Akrilix sacken lecker Steaks und mit der Asche aus der Tiefgarage stehen. Sie haben kein Benehmen, sie haben kein Benehmen für jungen Individuen. Doch ihr Leben heißt annehmen zwischen einigen Prüfungen. Alle blicken zurück und sehen Ebenen. Würden Sie was verstehen, was Sie verstehen so? Alpha-Linie, weiße Pfeile aus Albino-Schuppen auf dem Rücken meiner Krokodile. Auf dem Haupt meiner Diener, Diamanten bestückt, der Helm aus Albino-Leder. Goldene Federn aus dem Haupt meiner Gegner, damit ich Bock hab zu jagen. Ranger, Stranger, du gehst 1, 2 geradeaus, 3 wieder 4, auf allen Vieren wieder zurück. Praktisch, nur kurz theoretisch sag ich deine Alten, er muss weiter rein. Stück für Stück fehlt ihr ein Arm, ein Bein, ein Rücken, nein. Nein, hab keine Angst, ich bin nicht Dr. Lecter, aber ich kann nichts dafür, dass sie so lecker schmeckt. Der gute Zweck daran, ich erlöse sie, ich bin göttlich, Mann. Komm ran, auf den Jay und die Kippe und ich hau, wie ich deine alte Wurst ficke. Paranoia, machen sich in deinem Kopf breit, Halbzeit, Endsbreit. Jetzt mal Stage Time, Groupie Fuck Time, auf Blunt, Bier, Coke und Playtime. Back to the game, aber ich steig im Ziel ein. Und die Jüngsten blicken auf wie verschlafene Panther. Zu viel Sand in den Augen, seitdem ich pump ganz an Schall. In den Handland transant, wann hat ein Bank, jump, banken, Kampagnen lang an keinen Anstand, mich zu fragen, ob ich schlafen will. Ich bin nachtaktiv, ich häng rum und chill. Und Blumentopf singt, du wirst weich wie ein Adjektiv. Driftjob für die Moms und die Daddy, solche Engel werden im Arsch wie Kackband von Penny, 300 Jahre Sturm. Und die Jeans verbieten die kalkoten Musik, weil die Frauen es lieben. 3 Jahre zwischen Fortbewegungsmittel, nur Braum und im Mord stehenden Kisten. Im Kreis bewegt wie Lippenstifte. Du hast sie alle schön hingerichtet, alles selbst gemacht, nur nicht deine Kinder. Du bist ein weinender Clown, auf den Ebenen blicken aus dem Karussell heraus. Es hebt dich, du erstickst es fast, es wirkt dich und schnürt. Es ist Missbrauch, es ist Mischmasch, Magenstein heute. Neben der Nase Art und Feuer und die melonenfarbene Gitarre ist nur noch zum Abstützen da. Melodramatisch. Master Beavis, say something like